Aus Anlass des gelungenen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ H-14 und des 64. Jahrestages des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg gab der Generalsekretär der Arbeiterpartei der Demokratischen Republik Kongo, Zimi Gigoni, am 26. Juli eine Stellungnahme ab. Darin betonte er, der auf einmal gelungene Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete von Korea sei ein großes Ereignis, das der weißen Führung und dem eisernen Willen vom Herrn Kim Jong-un zu verdanken sei, der die Songun-Revolution der vorangegangenen Staatsführer glänzend fortsetze und nach der Darlegung des Kurses auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte diese allseitig verstärkt habe.